Die Weisenheim-Grundschule und die Weisenheim-Mittelschule Pyeongsong wurden neu aufgebaut. An den Einweihungsfeiern vom 15. November nahmen teil die Funktionäre der Partei und Marktorgane und Massenorganisationen in Bezirk Südpyongan, die Erbauer, die Lehrkräfte und Schüler der Schulen. Die neu fertiggestellten Waisenschulen verfügen entsprechend den pädagogischen Forderungen über alle Bedingungen und Milieus für das Lernen und Leben der Waisenkinder.